Herzlich willkommen zu einer neuen Folge oder der ersten Folge oder wie auch immer dieses Video rauskommt von Spieleanstalt. Und bei uns hat sich diese Woche eigentlich alles rund um Monster Hunter gedreht. Zumindest so, was ich von dir gehört habe, Noss. Ja, das ist ja auch kein Wunder. Ich meine, wir befinden uns zu Zeitpunkt der Aufnahme nach der ersten Beta-Phase bzw. Demo-Phase der öffentlichen Demo, die eben auf der PS4 gelauncht wurde. Die zweite Beta-Phase zu Weihnachten steht jetzt gerade bevor. Da sind wir alle noch ganz kribbelig drauf. Es werden zwar dieselben Inhalte kommen, aber ja, Monster Hunter Hype ist real. 24/7. Genau. Und deswegen haben wir uns doch mal gedacht, reden wir ein wenig über Monster Hunter. Es bietet sich halt auch an, weil mit dir haben wir, ich sag mal, keinen absoluten Hardcore-Veteran, aber jemanden, der halt in jedem Titel schon seine guten 100 Stunden, sag ich mal, drin hat, oder in vielen Titeln 100 Stunden drin hat, und mit mir halt so den typischen, ja, ich hab mal von Monster Hunter gehört und was mir drin macht, aber so wirklich gespielt habe ich noch nie eins. Ja, und mit Monster Hunter World ändert sich das halt bei vielen jetzt hier im Westen sogar. Ich denke auch, es wird auf jeden Fall mehr Richtung Mainstream gehen diesmal und ja, auch ein bisschen mehr Appealing so für den Westen. Weil ich meine, war schon immer eigentlich so, dass, wie beschreibt man das am besten? Also zum Beispiel für die Wii U kam ja Monster Hunter 3 Ultimate raus. Also immer diese Ultimate, diese verbesserten Remaster-Titel, die haben es ja dann doch noch in den Westen irgendwie geschafft. Aber waren trotzdem immer irgendwie so aufgebaut, dass wenn du davon nichts wusstest, dann hast du es auch nicht mitbekommen, weil es gab keine Werbung dafür. Und es war auch immer so ein bisschen so nicht für den Casual, sondern eher für den Hardcore-Kern, der es so oder so schon seit Jahren spielt und sich da lange drauf gefreut hat. Da hast du aber halt auch das Ding, das liegt auch in der Grundessenz von Monster Hunter einfach drin, weil Monster Hunter hat eine Lore. Ich habe die letztens sogar mal ein bisschen mir von jemandem vorlabern lassen auf YouTube, die schon ziemlich deep sogar geht, aber die kommt dir halt einfach nicht entgegen. Also das ist noch schlimmer als in Dark Souls. Und wer seine Story und Lore schlechter verpackt oder noch unzugänglicher verpackt als in Dark Souls, der kann eigentlich drauf wetten, dass eigentlich kein Schwanz die wirklich mitbekommt, außer die absoluten dedicated Hardcore-Fans. Da schmeißt du mich aber jetzt gerade auch auf die Seite. Ich überlege gerade. Also immer zu den Anfängen. Also wenn du einen neuen Teil anfängst, dann machen sie so 4-5 Sätze, so maximal, was Lore angeht. So nach dem Motto, unsere Insel wurde zerstört von diesem und diesem Monster und jetzt brauchen wir Ressourcen, um sie wieder neu aufzubauen. So. Nee, ich rede gerade wirklich von einer spieleübergreifenden Backlore, die praktisch noch vor dem ersten Monster Hunter stattfindet. Ach du Heilige. Die gibt's auch bei Monster Hunter, kein Witz. Wo findet man die? Wahrscheinlich so... drücke dreimal A, springe rechts und dann am vierten Tag im Jahr, wenn du dein erstgeborenes opferst, dann kriegst du eine Seite, die du im vierten Gebiet hinten links findest, oder was? Nee, wie bei vielen Sachen ist es in Item-Beschreibungen und hast du nicht gesehen. Also wie gesagt, noch schlimmer als in Dark Souls. So, das ist schon mal ein Thema. Dann hast du in Monster Hunter entgegen zu Dark Souls und Bloodborne eine noch viel, meines Erachtens nach, viel härtere Lernkurve, weil du ja nicht nur die Monster besiegen musst und die Monster lernen musst, sondern du hast auch noch das Crafting-System. Und das geht halt weit über den Normalbürger hinaus, der halt jetzt nicht da sitzt und sagt einfach, beziehungsweise der Normalbürger sitzt da und sagt, okay, das Ding hat 10 Attack, das Ding hat 20 Attack, ich nehme das. Jetzt musst du bei Monster Hunter aber sagen, okay, das Ding hat nur 10 Attack, dafür macht das Feuer, Wasser, Blitzschaden, was das Ganze irgendwie gegen eine Vielzahl von Monstern praktisch gut macht, weil die eben viele Schwachpunkte dagegen haben. Und das ist einfach ein tiefes System. Ja, hör mal, das geht aber noch, halt das geht noch ein bisschen tiefer als Elementschaden. Das geht noch in die Richtung Stichwaffe, Slashwaffe, Blunt Weapon Damage. Genau. Und es gibt halt zum Beispiel, wenn du ein Schwert hast und du hast, sag ich mal, zwei Schwerter und das eine hat halt ein bisschen mehr Maximal-Damage als das andere, dann gibt es noch den sogenannten Schärfegrad. Das heißt, wenn die Waffe länger scharf bleibt als die andere, macht sie länger maximalen Damage, wodurch dann wahrscheinlich vielleicht sogar die mit dem weniger Max-Damage ein bisschen mehr Damage macht im Endeffekt als die mit dem offensichtlicheren, besseren Stat. Ja, das und genau das meine ich damit. Das ist halt für den in Anführungszeichen Casual, das geht einfach zu tief. Und das ist vor allen Dingen eben in den bisherigen Titeln ja extrem stark vertreten gewesen. Und das ohne eine Story zu verpacken, ist halt für westliche Audiences eher so, meh, don't care, da gehe ich lieber zurück und spiele ebenfalls ein geiles Spiel, Horizon Zero Dawn als Beispiel. Nochmal kurz für alle, die hier gerade zuhören, wir werden nicht gesponsert. Das ist reine Fanliebe, die hier passiert. Sagt er nur jetzt, Sony, ihr wisst, wohin das Geld kommt. Sony, das war euer Stichwort übrigens. Nein. Ich gucke dir übrigens gerade zu, ne? Ich weiß ja, du hast es gestreamt und ich habe überhaupt noch nicht da reingeguckt, weil ich ja per se Konsolen verabscheue. Aber nochmal so für den Allgemeinen, der so gerade erst das erste Mal von Monster Hunter erfährt. 26.01. ist Release-Termin. Monster Hunter World. Monster Hunter World, ja. Richtig. Der neueste Ableger und wahrscheinlich der beste, den es geben wird bis dato. Und ich glaube, wir sollten mal eigentlich damit anfangen, bevor wir jetzt tief in die Materie reinsteigen, mal zu erklären, was Monster Hunter wirklich ist. Ja, du bist der Veteran, da kannst du definitiv besser zu urteilen als meine eine. Ich habe ja praktisch gesehen gerade erst frisch angefangen und mich praktisch die letzten 7-8 Tage durchgebinged. Also, Monster Hunter ist ein... Ja, ich glaube, inzwischen kann man es sehr alter Titel aus Japan, aus der guten Stube Capcom. Und ja, es geht halt darum, Monster zu jagen. Es ist so einfach, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich das... Es ist so einfach. Ich weiß nicht, wie das beschreiben wird. Also, man ist ein Jäger. Man sucht Monster, man hat 14 oder jetzt dann mit Monster Hunter World 12 oder 14 Waffen. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, es sind 14 Weapon Types. Ja, ich sag jetzt einfach mal 14. Jetzt wird gleich so ein Veteran. Nein, das sind 12. Ja, du bist schon wieder viel zu kompliziert. Ja, nein, also. Du bist schon wieder viel zu kompliziert. Man nehme sich eine übergroße Waffe, denn die meisten Waffen sind übergroß, und haue damit auf noch größere Monster ein und sucht deren Schwachpunkte. Und wenn man das oft genug gemacht hat und möglichst viele verschiedene Teile von diesen Monstern ergattert hat, nachdem man sie niedergestreckt hat, kann man sich daraus eine neue Rüstung machen, mit der man dann noch stärkere und noch größere Monster töten kann. Habe ich es besser gesagt? Relatively, yes. Es ist also, um es wirklich auf die Bare Bones runterzubrechen, ist es ein Boss-Rush-Spiel mit Crafting-Faktor. Ja, und einem gewissen Essensfaktor. Survival würde ich das nicht... Nein, es ist kein Survival, nein. Nein, aber im Prinzip ist es halt so, man geht zu der guten Gilde, es gibt halt so eine Gilde, die stellt dir Quests aus oder halt Ausschreibungen, welche Monster denn bitte gehuntet werden. Ich weiß gar nicht, im World werden da auch Monster gefangen? Gibt es auch Fangen-Quests? Natürlich, es gibt auch die, wie nennt man die? Die Eierruns oder was? Naja, also einmal auch, es gibt auch Eier. Ich habe jetzt schon Nester gefunden in der Demo, in den Maps, die eben vorhanden sind. Ich glaube, das weißt du halt nicht, aber als Veteran sind die besonders beliebt bei vielen Leuten. Ja, doch, ich habe jetzt in Try, also man muss ja dazu sagen, ich habe jetzt nach der Demo, habe ich mich so ergötzt an Monster Hunter, dass ich gesagt habe, so, ich kann jetzt nicht ohne so ein Spiel leben. Ich besitze aber keine Konsole, auf der so ein Spiel existiert. Und deswegen, ja, emuliere ich gerade Monster Hunter Try von der Wii auf hier meinem Rechner und guck mir das halt so an. Und da habe ich eben auch so eine Eier-Fetch-Quest eben gehabt, wo ich dann eben so mit dem fetten Ei in Es gibt in übrigens spezielle so Rüstungen dafür. Wo du dann auch kämpfen kannst mit dem Ei? Nein, dass du halt das Ei schneller transportieren kannst. Ach so. Also, dass cool. du nicht diesen langsamen Walk hast, sondern schon laufen kannst damit. Ja, naja, auf jeden Fall, ja, die wird es wohl auch geben, weil ansonsten würden ja die Nester, die ich gefunden habe, keinen Sinn machen. Wobei ich glaube, dass die Nester auch noch den Sinn haben, dass wenn du ein Ei davon zerbrichst, um praktisch das Monster, das eigentlich normalerweise drin ist, zu attracten. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Interessant, ja. Aber ich meine, man hat ja bis jetzt ja nur die Demo gesehen. Genau. Das ist, in der Demo ist halt nicht viel verbaut. Du hast den Great Jagras, den du jagen kannst, den Barath und noch ein neues Monster, dessen Namen ich mir aber einfach ums Verrecken nicht merken kann. Hat man in den Trailern schon gesehen, es ist dieser feuerschnaubende Dino. Das sind zumindest die Monster, auf deren Quest du sie jagen kannst. Es gibt allerdings noch so ein Monster, das mit dabei ist. Wie gesagt, Namen habe ich gerade echt nicht pauschal im Kopf. Das ist ein aaliges Monster, das eben in einem Sumpfgebiet praktisch lebt. Zusammen mit Barath eben, der eben so ein Wüsten-Sumpfmonster ist, wie ich das jetzt mitbekommen habe. Dann eben den Aal im Sumpf. Dann hast du Diablos, das ist ein alter Fan-Favorite, wie ich mitbekommen habe. Und noch das Monster aus dem ersten Monster Hunter, wie hieß es? Sag mir das doch gleich nochmal, dieses geflügelte Rathalos. Rathalos, genau, Rathalos. Der ist auch mit in der Demo mit dabei. Also man kann ihn jagen, aber man hat jetzt keine Quest auf ihn. Ich bin mal gespannt. Meinst du, die bringen jedes Monster, das es bis jetzt gab, in World rein? Nein. Das haben sie schon von vornherein ausgeschlossen, weil die Frage ist natürlich für Veteranen gleich upfront. Ich weiß, es sind ja inzwischen 60 oder so. Aber sie haben schon gesagt, dass sie nach dem Release kostenfreie Monster-DLCs praktisch mit reinbringen und wahrscheinlich sogar Maps, aber dazu konnten sie halt jetzt aktuell noch nicht groß viel was sagen. Und was ebenfalls auch noch kommen wird, was auch schon bestätigt wurde, sind kostenpflichtige Cosmetic-DLCs, also Rüstungen, aber wie gesagt, kein Gear. Das sind dann, und da hebt sich auch meine Hoffnung, weil die Rüstungen, die du bekommen kannst, also die du dir kaufen kannst, mit Echtgeld, das sind nur so wie ein Layer oben drüber. Du kannst unten drunter anziehen, was du willst. Du siehst dann aber halt aus, wie zum Beispiel, es gibt eine Samurai-Dings. Ja, so Outfits-mäßig, ja. Genau, ich glaube, das war irgendwie als zu irgendeiner Vorbesteller-Bla oder irgendwas gibt es das dazu, dass du halt aussiehst wie so ein Samurai im Endeffekt. Das ist schon mal ganz geil und ich finde es auch cool. Gibt mir wiederum die Hoffnung, dass man tatsächlich, wenn man zum Beispiel mal ein Set zu sich zusammengecraftet und gefahren hat und sagt, ey, das sieht super geil aus, ich möchte nur noch so aussehen, obwohl andere Sachen bessere Stats haben, dass man dann dieses Komplettset praktisch zu einem, keine Ahnung was, zusammencraften, runterdampfen kann, um das dann praktisch in diesen Cosmetic-Slot reinzutun, damit man dann nur noch so aussieht. Das fände ich mega geil. Ah, ich habe hier gerade schon mal eine Liste gefunden von Monstern ungefähr, die bis jetzt bekannt sind, dass die in Monster Hunter World dabei sind. Don't spoil it! Oh, ehrlich? Betrachtest du das als Spoiler? Ja, weil ich, es ist halt so, dadurch, dass ich jetzt Monster Hunter Tri spiele, lerne ich halt das Ganze erst auf einer ganz frischen Ebene kennen. Wenn ich jetzt allerdings schon weiß, was in Monster Hunter World reinkommen wird, ich meine, ich werde es wahrscheinlicherweise irgendwann down the line aus Versehen mitbekommen, weil ich irgendein Video gucke, so, oh geil, neue Info, weil es ist echt so, ich sitze halt hier, tippe Monster Hunter World und alles, ich habe so viele Videos von so vielen Leuten jetzt schon gesehen und ich habe halt langsam aufgehört, andere Leute zu gucken, außer hier Arex heißt er, der gute Mann, der wurde auch von Capcom eingeladen, weil halt alle nur noch dasselbe sagen und dann denke ich mir so, ach, scheiß drauf, der Typ, der war bei Capcom, dem kann ich zuhören, der ist sympathisch, der hört sich nett an und ist auch Veteran, von daher passt das schon. Nee, aber kannst du natürlich ruhig vorlesen, weil das ist natürlich für vielleicht den einen oder anderen Hörer. Ja, nein, ich habe jetzt gerade nur nachgedacht, weil ich muss sagen, also die Titel, die ich gespielt habe, wo ich sehr unterschiedlich fand, Freedom Unite und dann viele, viele Jahre später erst wieder Monster Hunter 3 Ultimate, die hatten schon sehr verschiedene Monster an sich, also die vorhanden waren. Zum Beispiel, wen ich Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe, ist ein Kongala. Das ist so ein Riesenaffe. Sehr lustige Mechaniken. Und ich kann mir gerade jetzt vorstellen, ich meine, da müssen wir ja auch mal drüber reden. Monster Hunter World kommt für die neuesten Konsolengenerationen, PS4, Xbox One. Und dann wahrscheinlich mindestens ein, zwei Monate später für den PC. Genau. Und damit eröffnet sich ja auch eine vollkommen neue Welt. Also du kannst halt Open World, sage ich jetzt im Anstrichen, also dass du halt nicht mehr zwischen den Zonen der Maps laden musst und allein von der Steuerung einiges anderes machen. Was ich jetzt von dir schon gehört habe vorab, so wo ich sage so, das hört sich an, dass so einiges einfacher wird, aber da kommen wir jetzt gleich noch drauf. Aber all in all wollte ich das nur mal kurz sagen, weil das kommt ja von der PS2. Der erste Titel kam auf der PS2 raus. Und danach war es eigentlich nur noch auf Portable-Geräten. PSP, 3DS. Naja, die Wii U und die Wii Devs halt mit Monster Hunter Tri und Monster Hunter Tri. Ja, die haben einen Titel bekommen. Ja, aber trotzdem, es ist halt wieder ein Ausbrecher. Was ich wesentlich faszinierend finde, ich meine, wenn du das zusammenlegst, dann hast du halt in 10 Jahren 2 Titel, die für Heimkonsolen rausgekommen sind und 6 oder 7, die für Mobilkonsolen rausgekommen sind. Wie gesagt, was ich daran eher faszinierend finde, ist, dass es so heavy-leaning Nintendo war eigentlich. Und jetzt mit einem Schlag auf einmal ist Nintendo bis auf einen Spin-off von Double Cross auf die Switch, der Japan-exklusiv ist, ist Nintendo auf einmal bei Monster Hunter wieder komplett aus dem Rennen raus. Das finde ich persönlich sehr faszinierend. Na, komplett würde ich es halt nicht sagen, weil Double Cross kam, ne, relativ early on, dass die direkt gesagt haben, okay, wir portieren das auf die Switch. Und ich weiß, dass die Macher gesagt haben, dass die Switch eine interessante Konsole ist und dass sie dafür gerne was machen würden. Insofern, ich meine, World wird es niemals darauf geben oder in einer grafisch sehr abgespeckten Version. Naja, also ich glaube nicht, ich glaube per du nicht, dass Monster Hunter World auf der Switch laufen wird. Aus dem ganz einfachen Grund, weil entweder müsstest du die Draw Distance so weit runterdampfen, dass du praktisch gerade mal deinen Arm ausstreckst und nichts mehr siehst. Und Monster Hunter World, also die Areale, wir nennen sie jetzt mal Areale, weil lebt davon, dass es so vibrierend in Anführungszeichen echt oder real einfach aussieht. Es sieht verdammt geil aus. Nimmst du das aus dem Spiel raus, dann hast du einfach bei diesem Spiel explizit nicht mehr dasselbe Gefühl, weil ich sehe jetzt gerade zum Beispiel den Dschungel. Weil in der Demo gab es 2 verschiedene Welten. Einmal Wüste mit Sumpf und noch ein bisschen Steppe, will ich mal dazu sagen. Und die zweite Welt hier war einmal Tundra, Dschungel und noch irgendwas anderes. Tundra, Dschungel und Baumwipfel, sag ich mal. Weil es eben echt auch mit dem Rathalos zum Beispiel ab in die Lüfte nach oben geht. Mit einem Riesenbaum. War der rot oder war der gelb? Grün. Gräulich, der war gräulich. Gräulich, okay. Habe ich auch schon gesehen. Also das ist ein älteres Monster. Und ich glaube, es ist Rathalos. Also Rathalos ist Feuerattacke und relativ rot. Es gibt ja mehrere rot. Iterationen von dem scheinbar. Ja, ja, klar gibt es die, aber es gibt halt vielleicht auch noch den Rathian. So, ich glaube, es war Rathalos. Grün und Gift. Ach Gott, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ja, ist ja nicht wild. Auf jeden Fall, ich sage, die Switch ist nicht fähig dazu, Monster Hunter World auf einer glaubenswürdigen Basis darzustellen. Da fände ich es persönlich intelligenter, wenn sie das Gameplay, was sie praktisch in World etablieren, nehmen und dann eben ein kleineres Monster Hunter passend für die Switch praktisch machen. Ich meine, es ist ja nicht schwer, diverse Assets davon können sie ja gerne verwenden. Ja, aber genau, aber ich glaube halt nur nicht, was ich damit sagen wollte, dass Nintendo da vollkommen aus dem Monster Hunter-Geschäft raus ist. Nee, ich glaube auch tatsächlich, und das wünsche ich mir auch persönlich, einfach, dass Capcom, die ja jetzt schon mit Resident Evil den super Job gemacht haben und viel Reputation wieder gut gemacht haben, jetzt mit Monster Hunter World machen sie sich, also die werden langsam zu den richtigen, die bauen sich gerade richtig gut auf, fast schon wie damals Mega Man-Zeiten. Mega Man 11 kommt jetzt auch. aber das sind alles ganz andere Themen. Wir bleiben bei Monster Hunter World. Es ist ein wunderschönes Spiel und ich freue mich riesig darauf. Hört man fast überhaupt nicht raus. Es ist halt vor allen Dingen, da ich den Vergleich jetzt mit Try und World habe, also wirklich ein Gameplay-Vergleich, ist es halt tatsächlich so, es fühlt sich so natürlich an. Also ich bin vollkommen blind, in Anführungszeichen, was Steuerungsarten angeht, bin ich in Monster Hunter World Demo reingegangen. Aber ich habe mich sofort zurechtgefunden. Also ich meine, natürlich hast du ein bisschen tutorialmäßig hier, klicke das und das zu machen, damit du halt überhaupt mal ein Verständnis dafür bekommst. Aber sobald das mal fertig war, war das so ein totales, ah ja, gut und so und zack, zack, boom, boom. Rolle machen und dann zur Seite schlagen, wenn die Waffe selbst praktisch einen Rollangriff praktisch hat. Also Sachen, das war vollkommen natürlich, wo ich in Monster Hunter Try wiederum da sitze. Ja, wieso kann der das jetzt nicht? Ja, wieso macht er denn das jetzt nicht? Wieso verhält es sich so extrem langsam? Weil es ist für mich klar und es ist ein sehr gutes Prädikat an Monster Hunter, dass das Gewicht der Waffen einfach präsent ist. Ich laufe hier mit einer Switchblade nenne ich die ab jetzt nur noch, ne? Weil Switchblade klingt einfach 1000-mal cooler als Switchax. Aber Äxte sind cooler als Schwerter. Nein, nicht in der Größenform. ich laufe da mit so einem Switchblade rum. das einfach so groß ist wie ich. Natürlich schwinge ich das nicht rum wie ein Blatt Papier. Das hat Gewicht, das braucht seinen Schwung, den ich mir einfach hole. Und das ist etwas, wo sie aber dann zusätzlich in Try noch veraltete Steuerung meiner Meinung nach drin haben, die dann einfach tanky ist. Du bewegst dich zu langsam. Und das Allerschlimmste ist Waffen schärfen, Entschuldigung, und Tränke trinken. Das ist so vollkommen abseits der Realität in Try oder in den alten Monster Hunter Titeln gemacht, wo du beim Trank trinken stellst dich erstmal stur hin wie so eine Wippfasssäule, säufst das Teil und machst dann noch so eine Siegerpose. Juhu, ich hab's geschafft, den Trank zu trinken, gebt mir einen Stern. Nee, aber deswegen habe ich das ja auch am Anfang gesagt mit dem, dass es sich halt diesmal um High-End-Konsolen oder den PC handelt und nicht mehr um eine Handheld-Version. Und dann kannst du halt einfach Dinge machen, die so viel mehr convenient sind. Also zum Beispiel, ich gucke dir jetzt in den Barrett-Kampf zu, ja. Da, das Ding schüttelt sich halt in so einem Matsch drin und du siehst halt die einzelnen Wellen und so Splitsch, Splatsch, so wie es hin und her, ne, das Wasser Dynamik einfach hat und sowas alles. Und das kannst du nicht auf den kleinen Konsolen machen, so. Deswegen war das schon immer so ein bisschen. Du hast erahnt, was es tut, aber irgendwie die Bewegungen von dem Vieh waren halt auch eher ein bisschen auf der mechanischen Seite und nicht so ganz so flüssig und naturell. Na, darum geht es mir ja noch gar nicht. Es geht da vieles um Timing. Also ich bleibe da jetzt tatsächlich bei diesem Trank trinken, bleibe ich da tatsächlich mal stehen, weil in Monster Hunter World ist es so geregelt mit den Tränken, du trinkst einen Trank, kannst dich währenddessen noch, ich sag mal, du kannst gehen. Nicht laufen, aber zumindest gehen. Und der Trank heilt dich auch nicht instant um x Prozent oder so, sondern er zeigt dir an, hey, so viel wird geheilt, aber du musst den ganzen Trank bis zum Schluss, bis zum letzten Tropfen musst du ihn auslecken, damit es dann auch wirklich geheilt ist. Wirst du unterbrochen von einer Attacke von einem Monster oder du rollst dich weg oder ein Spieler ist so scheiße, kommt zu dir hin und tritt dich, oder attackiert dich, dann wird es unterbrochen und du verschwendest damit halt einfach die Kapazität des Trankes. Ne? Je nachdem, wie weit fortgeschritten der Heilprozess dann ist, ist es vielleicht noch verschmerzlich, wenn du, keine Ahnung, schon 90% geheilt hast und da kommt gerade Barrett angerannt. Gut, dann machst du halt die Rolle, bevor du den Hit tankst. Aber im Endeffekt ist es halt so gelöst. Früher war es halt so, du heilst dich komplett, aber stehst halt dafür dumm da. Hat mich jetzt schon 3 Barrett-Kämpfe im letzten Durchgang bei Try gekostet, einfach weil er mich dann jedes Mal zerrissen hat. Ja, deswegen, du musstest halt, ne, Schwert oder Waffe auf den Rücken, ein bisschen sprinten, aus dem Weg sprinten und dann erst trinken. Ja, und das ist halt, das ist halt was, das ist unabhängig von der Gerätekapazität, das ist Gameplay-Mechanik, das ist einfach ein Riesenunterschied. Das finde ich halt, was schade ist, was sie halt lange versäumt haben, aber, und das ist ja das, was auch Capcom, beziehungsweise die Macher, ich weiß gar nicht, was für ein Studio es ist, sich halt auch auf den Zettel geschrieben haben, sie wollen jetzt den westlichen Vormarsch haben, weil sie haben in Japan sowieso eine fette Stammbase. Es wird wahrscheinlich keiner, der irgendwie Monster Hunter vorher gespielt hat, sich jetzt nicht World holen. Und das Ding ist tatsächlich auch noch ein System-Seller. Dieses Spiel ist so gut und so schön und so gut beworben auch, das wird auch Konsolen verkaufen. Ne? Wobei man jetzt auch wieder sagen muss, so japanische Konsolen, so die Xbox ist so gut wie non-existent, das kommt eh für die PlayStation raus. Warum sollte es Konsolenseller sein? Die ist eh da beliebt. Ja klar, aber ich sag mal, wenn jemand zum Beispiel bisher nur wegen Monster Hunter gespielt hat. Ich meine, es gibt ja auch genug Leute, die zum Beispiel nur wegen FIFA spielen. Als Beispiel jetzt. So, und wenn Monster Hunter bis dato immer nur auf dem Handheld war, wozu soll er sich dann eine Konsole holen? Hat ja seine Spiele, die er haben will, to go. So, und jetzt kommt auf einmal Monster Hunter World raus, die neueste Iteration. Hui hui, auf der PlayStation, naja, gut, dann hole ich mir halt eine PlayStation dafür. Ist jetzt noch um Weihnachten rum, weißt du, das ist ja auch noch so genial platziert. So kurz vor Weihnachten, beziehungsweise das Ding kommt kurz nach Weihnachten raus, dann nimmt sich jemand so eine PlayStation im Weihnachtsangebot noch mit. Noch eine, so eine kleine vor allen Dingen, die kostet ja nur noch 250 oder so. Kein Ding, kannst du machen. Ja, auf jeden Fall. Habe ich jetzt aber auch bemerkt, so, also das Weihnachtsgeschäft ist ja immer so, die Spiele, die um irgendwie so, ne, also du hast ja immer das Sommerloch und das Weihnachtsgeschäft, so praktisch. So to speak. Und das ist ja schon echt clever. Obwohl man da jetzt auch sagen muss, Wer es nicht weiß, Dauntless, nicht unbedingt Monster Hunter, aber Monster Hunter-artig, kommt für den PC, Gott, wer weiß wann, irgendwann Anfang 2018, aber wahrscheinlich noch nach dem Release, wesentlich nach dem Release von Monster Hunter World. Und das fand ich auch so ein krasser Move, dass dann auf einmal innerhalb von einem Jahr zwei Titel, die Monster Hunter-artig sind oder Monster Hunter selber ist, auf einmal rauskommt. So, nachdem so lange gar nichts in der Region vorhanden war oder halt diese alle zwei Jahre mal Ableger, der dann so gerade so es nach Westen geschafft hat. Naja, bei Dauntless, die wurden ja 2016 zu den Game Awards das erste Mal richtig vorgestellt. Phoenix Labs hat zum damaligen Zeitpunkt schon 2 Jahre dran entwickelt, also jetzt zum aktuellen Stand 3 Jahre. Und ich, der gute Tristan und ich haben uns ja darüber im Endeffekt kennengelernt. Und ich weiß noch, ich war so psyched, ich war so hyped, so geil, endlich Monster Hunter für den Rechner. Yes! Und dabei habe ich noch nie Monster Hunter gespielt. Und dann ein halbes Jahr später, E3, ja, Monster Hunter World für Konsolen und PC. The fuck, Dauntless ist stumped. Kannst du vergessen. Und mittlerweile bin ich ja so liberal, dass ich sag so, hey, nicht entweder oder, einfach beides. Ja, aber Schein, das ist es ja auch. Im Endeffekt war es Dauntless einzige Chance, ein bisschen, also das Konzept bleibt gleich, große Monster jagen und so, aber es muss so anders sein, dass es nicht konkurriert. Und ich denke also, was ich bis jetzt gesehen habe, dass sie es zu einem guten Teil schaffen. Alleine durch den Artstyle setzen sie sich ziemlich ab von Monster Hunter. Und die Mechanik von den Waffen und so ist auch eigentlich komplett anders, steuert sich das. Ja, soweit ich es gesehen habe, haben die ja jetzt solche lustigen Wirbelklingen haben sie zum Beispiel mit drinnen. Die Hammermechanik ist auch eine komplett andere. Also man kann da schon seinen Fair Share of Other Gameplay praktisch reinkriegen von Dauntless im Vergleich zu Monster Hunter. Was halt jetzt extrem wichtig wird, ist, kriegen sie die Smoothness eines Monster Hunter Worlds hin. Weil Monster Hunter World wird per Fakt jetzt einfach diktieren, wie solche Spiele in dieser Art sich zu steuern haben. Ist einfach so. Ja, aber da hat sich ja auch schon so viel geändert von den letzten Teilen zu jetzt World. Weil was du mir erzählt hast, ist es halt wirklich, allein was hast du über die Bowgun gesagt? Dass da auch komplett, du kannst also laufen und gleichzeitig aimen und... Und schießen. Und schießen. Das ist, glaube ich, das Wichtige. So, du kannst alles machen, wenn du läufst, nur nicht schießen. Kennst du dieses eine Video, wo der auf den Fasan mit seinem Bogen schießt und im Endeffekt der Fasan rennt mit dem Pfeil innen drin weiter und der wirft den dann mit dem Bogen ab? Nee, kenne ich nicht. Super. Das klingt mir nach Tierquälerei, sowas gucke ich nicht. Ach, Tierquälerei. Nee, ich mache doch nur Spaß. Nee, aber ich kenne es tatsächlich nicht. Nee, es geht mir da tatsächlich um die Smoothness der Steuerung. Mir geht es nicht um, was für ein Feature hat jetzt die Waffe oder die Waffe. Mir geht es nur darum, wie steuert es sich, wenn ich es spiele. Und wenn es dieses natürlich fluide, was mir Monster Hunter World in der Demo einfach präsentiert hat, nicht geben kann, dann wird Dauntless immer, also ich meine, erstmal ist bei Dauntless geil, dass es Free-to-Play ist. Das heißt, es gibt keine Entschuldigung dafür, es nicht zu spielen. Es ist immer ein Spiel, wo du mindestens sagst, okay, ich mach's mal an, ich lad's mal runter, ich schau's mir einfach mal an. Ne? Da gibt's keine Entschuldigung für, das muss man einfach tun. Aber Monster Hunter World ist halt einfach the Definitive Edition. So, wenn du dir Monster Hunter World nicht leisten kannst. Kommt ja einfach mal von einem Studio, wo man weiß, die machen das, das ist nicht deren erstes Ding und weiß ich nicht was, während Dauntless ja hingegen ein frisch gegründetes Studio hat, alleine die vorher noch nichts rausgebracht haben. Naja, da muss man aber wiederum unterscheiden. Monster Hunter hat in den letzten 10 Jahren, ich glaube 10 Jahre ist es jetzt mittlerweile her, oder? 2007, 2006 müsste das erste rausgekommen sein. Lass mich schnell nachschauen, ich glaube es war vorher, 2004. Ach du heilige Mutter deiner Gesichtskinder, 14 Jahre. Jawohl. Okay, da kannst du sowas von drauf wetten, dass zum 15. Jubiläum, also 2019, wird es für Monster Hunter World irgendwie so ein Big DLC-Pack oder so einen Scheiß geben oder ein neues Spiel meinetwegen. obwohl sie es mittlerweile 14 Jahre lang gemacht haben, oder aktuell noch 13 Jahre, haben sie vom ersten Teil bis heute immer wieder natürlich viel verändert. Den ersten Teil kannst du wahrscheinlich sehr schwer nur noch mit Double Cross jetzt auf der Switch vergleichen. Aber es bleibt diese tanky Steuerung, weil das habe ich jetzt schon von sehr vielen Leuten gehört, dass Monster Hunter World sehr stark mit dem bricht, was die bisherigen Teile gemacht haben. Die bisherigen Teile haben auch immer dieselbe Arenenfassung gehabt, also dass du immer von einer Zone zur nächsten Zone irgendwie springst. Ich meine, klar, das war auch durch die Hardware-Limitierung einfach gegeben. Aber man hätte ja schon viel früher den Sprung in diese große Dimension machen können, hat Capcom aber beziehungsweise nie gemacht. Und das ist das, wo ich sage, so, auch Monster Hunter World ist für die Entwickler ein komplett neuer Schritt. Alleine schon, wie gesagt, diese Open Areas, die sie haben. Die Zonen existieren ja immer noch, nur sie sind halt jetzt vollkommen frei begehbar. Sie haben jetzt eine kohärente Area gebaut. Und das ist allein schon Game Design technisch, ist es ein gigantischer Unterschied zu diesem Zonenzeug, was sie gemacht haben. Ja, es sieht also von den Videos auch alles viel smoother aus. Was mir jetzt gerade noch einfällt, was halbwegs off-topic ist, ich prognostiziere dir hier und jetzt, dass dieser gleiche Schritt, der vom Monster Hunter, wie es, sag ich mal, zu Tree-Zeiten ist, zu Monster Hunter World jetzt, der gleiche Schritt, dass diese Smoothness, dieses Anpassen an das neue Art von Gameplay und die stärkeren Hardware dahinter und alles, dass der gleiche Schritt passiert bei dem neuen Pokémon. Ich will's hoffen. Ich will's sehr stark hoffen. Wenn sie das hinkriegen, dann kotze ich im Strahl meine Eingeweide raus. Hör mal, ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Es ist so. Ne, aber gut, das wollte ich nur mal kurz erwähnen, weil ich glaube, du kannst die Parallele da so ein bisschen ziehen. Ja, definitiv. Und das Zweite ist, ich wollte mal ein bisschen näher drauf eingehen über das Monster finden. Also wir wissen jetzt, riesengroße Areale, nicht mehr durch Ladescreens getrennt. Ziemlich dreidimensional jetzt auch, was ich so gesehen habe, mit Hochklettern, Hochspringen, genau, und sowas allem. Das ist ja auch mit, glaube ich, Monster Hunter 3, 4 ist das ein bisschen eingeführt worden, dass du halt so ein bisschen den höheren Ebenenkampf und sowas angesprochen haben. Nee, also in Monster Hunter 3 haben sie eingeführt den Wasserkampf. Unterwasserkampf, so. Unterwasserkampf, genau, weil sie eben dieses dreidimensionale Kämpfen haben wollten. Genau. Das hat aber so vielen Leuten nicht wirklich so hart gefallen, soweit wie ich es mitbekommen habe. Ich fand es interessant, aber auch nicht mehr. Genau, das war eben das Problem. Es war interessant, aber kein, dass die Leute jetzt gesagt haben, oh geil, Unterwasserkämpfe, mach mit den ganzen Monster Hunter in Atlantis, yeah! In 4 halt haben sie halt auch noch eingeführt die Insect Glaive, mit der du ja so hochspringen kannst und sowas alles. Mit Mounting. Du hattest die Maps ein bisschen mehr angepasst. Zum Beispiel, du konntest auch, wenn du dich an irgendwas gehangen hast, sagen wir mal, dass da irgendwie so ein Geflecht war, wo du dich dranhängen kannst, dass du da auch von aus schlagen kannst. Ich habe gerade Gemächt verstanden. Ja, ne? Freudsche Verhörer sind immer im Auge des Betrachters. Aber stell dir mal vor, du rennst in dem Dschungel rum, springst irgendwo ran, weil du dich dran festhalten willst und auf einmal ist es das Gemächt von dem Tartalos, Alter. Ratalos. Kann alles durchaus passieren. Neuere Hunter haben da durchaus ihre Verwechslungsschwierigkeiten. Nein. Das wollte ich sagen. Und das Zweite ist, wir wissen das mit den Maps jetzt alles. Wir wissen 12 bis 14 Waffen. Sage ich jetzt einfach. Mhm. Und es gibt keine neue Waffe, aber alle, die es vorher gab. Dauntless ist ja noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, was die Waffen angeht. Ich glaube, es sind inzwischen 5 verschiedene. Ich glaube, jetzt ist gerade die erste Fernkampf unterwegs. Der Bogen müsste es sein, ne? Irgendwas Bogenartiges oder Gewehrartiges, ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, in Dauntless funktioniert das Ganze ungefähr wie in den alten Monster Hunter-Teilen, dass wenn du auf die Map kommst, also du wählst halt vorher deine Quest aus, welches Monster du jagen möchtest, und dann wirst du halt praktisch auf die Map geschickt. Und dort musst du halt das Vieh suchen. So, da ist kein Zeiger, wo das ist, da ist keine Minimap, wo das ist oder dergleichen, sondern du musst es halt einfach suchen. Und in dem alten Monster Hunter Teilen war das so, dass du einen Farbball dann auf das Monster werfen konntest, sodass, wenn es dann im Kampf abgehauen ist, du ungefähr wusstest, wohin das gegangen ist, weil es dann auf der Map angezeigt wurde. Bei Monster Hunter World läuft das ja aber komplett anders diesmal, so, nämlich mit Fußspuren und sowas, ne? Genau, es gibt, ich sag mal, es gibt zwei Approaches dazu. Es gibt einmal die Rogue-Variante, beziehungsweise, wie ich sie auch gerne nenne, die spartanische Variante, dass du, warte, auf die komme ich gleich zurück. Also die normale Variante ist, du hast so kleine Glühwürmchen dabei und die fliegen einfach, eigentlich gesagt, auf alles, was mit dem du interagieren kannst, abseits von Monstern itself, also kleineren Monstern und so, sondern jetzt zum Beispiel zu Pflanzen und ähnlichem. Aber die Monster, die du auf die du Jagd machst, hinterlassen auch Fußspuren oder Kadaver oder Schleifspuren, Kratzspuren, alles Mögliche. Und zu denen fliegen sie auch, und wenn du die dann untersuchst, leveln nur während dieser Runde, glaube ich sogar, deine Käfer eben auf. So, wenn du dann 4, 5, 6 Fußspuren oder Anzeichen vom Monster entdeckt hast, fliegen die Viecher eben gerade auf das Monster zu, beziehungsweise auf den schnellsten Weg zu dem Monster, weil, und es ist kein Scheiß, auf den Maps kann man sich verlaufen. Und zwar richtig gut. Ich war teilweise da gestanden und war so, scheiße, wo bin ich? Wo muss ich hin? Karte, bitte, Fast Travel zum nächsten Point und dann einfach von da weitergemacht, weil ich echt keine Ahnung mehr hatte, wo ich war, weil ich da eben meine Insekten nicht richtig eingesetzt hatte. Ach so ein Ding, ne? Fast Travel ist neu. Genau. Ja, weil du jetzt ja auch, komme ich aber gleich dazu. So, und wenn du dann genug von den Spuren gesammelt hast, fliegst du eben zu dem Monster, und wenn du noch mehr gesammelt hast, dann wird es dir sogar auf der Karte angezeigt, wo es ist. Dann kannst du selbst zum Beispiel zum nächsten Lager fast traveln, um von dort eben schneller zum Monster zu kommen. So, kommen wir zum Fast Traveln. Das liegt nämlich auch daran, dass du jetzt nicht nur ein Basecamp auf der Karte hast, sondern du hast mehrere Basecamps auf der Karte, eben weil die Karten auch größer sind als die bisherigen Areas, die du eben hattest in den bisherigen Monster Huntern. Obwohl es immer noch eine Zonenaufteilung gibt, sind die Areas selbst wesentlich größer, weil sie eben auch zusätzlich vertikal auch noch sind. Nicht zu groß, dass man sich wirklich andauernd verläuft oder eine Stunde lang tatsächlich nach dem Monster suchen muss, um es zu finden, aber auch nicht so klein, dass du dir sagst, so, okay, ich bin jetzt hier 5 Minuten gelaufen, bin schon 3-mal am selben Stein vorbei. Und was auch generell die Maps angeht, du hast ganz viel, mit dem du interagieren kannst. Du kannst Monstern natürlich auch wieder Fallen stellen, klar, also selbstgebaute Fallen, Crafting, ganz klar, es ist ganz kohärenter Bestandteil. Du kannst aber auch zum Beispiel Sachen, die über dem Monster hängen, gibt es so diverse Stellen, die sind dann aber auch relativ auffällig und zumindest bis dato relativ gleich aussehend auf den 2 Maps, auf denen ich bisher war. Dann fällt es runter und dem voll auf die Omme und macht halt richtig fett Schaden. Oder die Palekos, die kleinen Katzen, die gibt es ja auch in Wildfassung, ne? Die beklauen dich ja ständig. Habe ich auch schon mitbekommen, die kleinen Scheißviecher. Die sind über System- und spielübergreifend. Genau, und die kannst du eben zum Beispiel mit deinem eigenen Paleko, das kann die Sprache lernen von denen, und dann kannst du mit denen irgendwie einen Deal machen, dass wenn das Monster zum Beispiel nah genug ist, dass sie das zum Beispiel in Seile einwickeln und damit halt kurz trappen. Solche Sachen existieren alles. Aber ich meine, das war ja schon damals immer so das, was die Spreu vom Weizen getrennt hat. Du hast am Anfang halt Monster gejagt, getötet und fertig. So. Und dann kommen irgendwann die Fangen-Nehmen-Quests dazu, dass du praktisch halt nicht das Monster tötest, sondern es nur so schwächst, dass es in der Falle liegen bleibt. Oder du könntest mit speziellen Pfeilen einschläfern und sowas. Tranquilizern, genau. Das wird es alles im Monster Hunter World immer noch geben? Aber natürlich, das ist ja tiefer Bestandteil. Also ich kann es mal von den ganzen Informationen, die ich bisher bekommen habe, und das sind echt nicht wenig, kann ich sagen, es bleibt ein Monster Hunter. Also jeder, der jetzt irgendwie von den Veteranen Schiss hat, mit dass diverse Sachen in Anführungszeichen casualisieren oder zu einfach machen. Also viele Sachen sind davon echt optional, weil es gibt, wo es riesen Aufhebens drüber gibt, ist ja, dass man jetzt während einer Mission in einem Basecamp praktisch nochmal sein Gear wechseln kann. Da haben ganz viele aufgeschrieben, das ist ja, was, geht ja gar nicht. Sträuben sich mir die Mackenhaare. Ja, aber es ist ja nur eine optional. Also bedeutet, wenn du als Hardcore-Gamer sagst so, nein, das würde ich nie tun, dann musst du es auch nicht tun. Es nötigt dich ja keiner dazu. Aber für Leute wie mich, die jetzt in das Ganze einsteigen, und ist mir jetzt letztens bei Try auch passiert, ich gehe in eine Mission rein und dann merke ich so, scheiße, ich habe die falsche Waffe dabei. Mit dem Ding kann ich ja das, was mir entgegensteht, niemals besiegen. So, wieso soll ich dann die Mission noch machen? Wieso soll ich da jetzt 50 Minuten meiner Zeit verschwenden, um das Monster zu killen, obwohl ich weiß, dass ich mit dem, was ich mache, hier gar keine Chance haben kann? Apropos 50 Minuten, es waren ja eigentlich immer so 50 Minuten und du hast gesagt, im Monster Hunter World sind es jetzt zumindest in der Beta 20 gewesen, ne? Genau. Ich gehe aber auch stark davon aus, dass das, weil die Demo ist im Endeffekt tatsächlich nur mal so ein Show-Off. Einfach, weil auch der Schaden wird definitiv nicht derselbe sein. Und auch das Gear, was man hatte, war wahrscheinlich einfach schon ein bisschen höherwertiger. Weil ganz ehrlich, wenn ich mir vergleiche, was der Barath me in Try auf die Fresse gibt und wie painfully easy der praktisch jetzt in der Demo praktisch ist, dann weiß ich ganz genau, dass ich leider sagen, dass ja auch ein Tree eigentlich der einfache ist und eins der ersten ist. Ja, ich weiß, ich habe ihn ja auch relativ früh. Aber worauf ich aber eigentlich mit der Spreu und Weizen hin wollte, ist Fallen stellen. Ich meine, das ist halt der Unterschied. Du machst als erstes eigentlich praktisch deine Progression besteht darin, dass du eigentlich erstmal so in jedes Monster introduced wirst. So, dann kriegst du, ich sag mal, so ein groß Yagi oder ein groß Yagas oder sowas. Und so führen sie dich langsam an, wie man Monster tötet, heran. So, und dann werden die immer schwieriger, kriegen immer mehr Mechaniken. Du kriegst Quests, dass du zwei oder drei innerhalb einer Hand, also eines Huntes, töten musst oder fangen musst. Und dann kommen wir nochmal in die Veteranenstufe ran. Da gibt es praktisch, Gott, wie hießen die denn? Diese JR-Ränge. G-Ranks. Ja, G-Rank ist dann das höchste davon. Praktisch nochmal. Also, du hast dann die Monster nochmal als G-Rank. Du meinst Junior-Rank und G-Rank. Genau. Und als G-Rank, da kriegst du dann so die ganz brutalen. Also, das ist halt dasselbe Modell. Aber mit wesentlich mehr Leben, wesentlich mehr Biss und wesentlich schneller. Und es gibt dir so auf die Fresse, dass du nicht mehr Hallo sagen kannst. Mhm. Und da wird es dann halt nötig, dass du ihm halt nicht nur auf die Fresse klopfst, sondern dass du ihm Fallen stellst, Bomben stellst und so weiter und so fort. Natürlich. Und das ist halt auch sowas, was ich hoffe, dass das bei Monster Hunter Worlds bestehen bleibt. Ja klar, es ist, wie ich gerade gesagt habe, es ist im Endeffekt ein Monster Hunter, das nur, also das A, diverse Techniken vereinfacht oder mehr convenient macht, aber ansonsten alle möglichen Core-Mechaniken, die man praktisch kennt, bleiben bestehen. Also natürlich, Fallenstellen ist ein absolut wichtiger Teil. Du wirst an viele Monster wirst du auch gar nicht rankommen. Was ich ganz lustig fand, ich weiß jetzt gar nicht, ob das in dem Base-Equipment überhaupt drin war, aber ich bin der Meinung, dass Leute sogar in der Demo dann einfach Fallen aus dem, was sie in der Map gefunden haben, gecraftet haben, weil sie wussten, wie das geht. Ja, weil das ist halt auch so was Wichtiges, dass scheinbar auch wiederum Sachen dabei sind, die scheinbar spieleübergreifend gleich geblieben sind, dass Veteranen halt einfach wesentlich schneller wissen, hey du, das Material, das macht mir eine Thunder Trap, zack, boom, zusammen und ab zum Jagras und grillen und so. Und grillen und so. Da freue ich mich übrigens auch wieder darauf, das Fleischgrillen. Gibt's den schönen Mobilgrill? Gibt's auch, natürlich. Der ist ja schon in Trailern gesehen gewesen. Gibt's natürlich. Was ich mich jetzt allerdings frage... Ja, ich hab's gerade nicht im Kopf. Aber was ich daran interessant finde, ist, wie sie es visuell umsetzen, dass du tatsächlich das Fleisch rausnimmst. In Try ist es ja noch so, und ich schätze mal in allen anderen Monsterteilen auch, dass du das Fleisch selbst zum Grill nehmen musst, weil ansonsten verbrennst du es oder kriegst es halt noch halb roh raus oder so. Das geht... Oh Gott, wie war das? Also entweder musst du auf den Soundtrack hören. Es gibt so eine Stelle, wo das so eine Nanosekunde ruhig ist, das Lied. Und dann musst du es rausnehmen. Wahlweise kannst du zählen. So, ich weiß gar nicht mehr, war das war 21, 22, 23, dann runter oder so. Oder du musst auf die Färbung vom Fleisch achten. Ja, aber das ist halt wirklich eine Atosekunde, wo das gut ist, beziehungsweise wo es dann halt schon schlecht ist. Genau. Und da finde ich es eben interessant, also ich gehe stark davon aus, dass sie auch diese Mechanik wieder einbauen. Was ich aber cool fände, wäre, wenn sie irgendwie so einen den Grill upgradebar machen, dass er das dann irgendwann automatisch hinkriegt. Das fände ich cool. Also weißt du, es gibt in den alten Teilen Upgrades, dass du zum Beispiel zwei Stücke Fleisch gleichzeitig machen kannst und sowas. Ja, oh, Entschuldigung. Ja, aber wie gesagt, mir geht es ja darum, dass du irgendwann, weil es ist. Es ist zwar, nicht so schwer, glaub es mir. Also, wenn du das einmal rausgefunden hast, dann war es. Es geht nicht um schwer oder nicht. Es geht darum, wie lange ist sowas zu machen tatsächlich erträglich. Und das ist zum Beispiel ein Ding, wo ich mir denke, so, ja, das ist am Anfang vielleicht die ersten 4-5 Stunden noch so, hahaha, witzig, witzig, wie ich eben jetzt auch bei Try eben sehe. Aber dann wird es zu so einer lästigen Fummelarbeit, wo du dann weißt, ja, du musst halt alle paar großen Hans musst du losziehen, so viel kleine Viecher töten, dass du das Fleisch da rausschneiden kannst und dich hinsetzen und die Dinger machen. Und sobald du dann wieder, weiß ich nicht, deine 20 Stück hast, ist dann mal wieder ein paar Hans Ruhe. Was mir gerade noch einfällt und auffällt, ist das, was ganz, ganz wichtig ist, weil das nämlich auch oft scheinbar verwechselt wird, Waffen und Waffentypen. Weil Monster Hunter hat nicht nur 14 Waffen, es hat 14 Waffentypen. Das ist exorbitant wichtig zu verstehen für Leute, die sich jetzt nicht in der Monster Hunter Materie sind. Weil es ist so, du jagst Monster, um dir neue Waffen aus ihren Bestandteilen zu machen. Das bedeutet wiederum gegensätzlich, dass du aus jedem Monster sozusagen fast Minimum 14 Waffen rauskriegst. Und was bei den Bowguns jetzt auch noch interessant geworden ist, ist, dass du scheinbar auch mehrere oder verschiedene Iterationen der ein und derselben Bauweise praktisch machen kannst. Denn es gibt ja scheinbar die Light Bowgun, die Mid Bowgun und die Heavy Bowgun. Und die bestehen meines Wissens nach, zumindest in Try, bestehen sie noch aus 3 Bauteilen. Sollte das in Monster Hunter World immer noch der Fall sein, dann ergeben sich da so scheiß viele Kombinationen. Holy Motherfucker! Ja. Ich freue mich, es ist unglaublich, was für eine extrem kranke Spieltiefe dieses Spiel hat. Und was ich sehe gerade, Bogen gibt's ja gar nicht im Monster Hunter Tree. Nicht? Nee. Naja, braucht's auch nicht. Bei der scheiß Steuerung von Fernkampfwaffen würde ich sie eh nie verwenden. Was aber wiederum in World extrem geil ist. Also ohne Witz, ich habe so 3 Waffen, bei denen ich mir denke, so hey, das könnten so Main-Waffen von mir werden. Das ist einmal die Light Bowgun, weil die hatte so einen geilen Move, da schieße ich irgendwas in den Boden rein und jedes Mal, wenn ein Monster draufsteht oder attackiert, explodiert das halt. Oder wenn ich dort stehe und schieße, dann explodiert das auch. Mega geil. Dann natürlich die Switchblade, weil es einfach mega nice ist. Und da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, Schwert und Schild. Einfach damit ich halt was Kleines, Schnelles zum Slash habe. Und da haben sie irgendeinen geilen Anime-Move eingeführt, dass wenn du irgendwie eine Combo machst, dann springt er irgendwann hoch, nimmt das Schild und haut dem Viech halt voll ein, volles Matt ins Gesicht. Ich weiß gar nicht. Also bei mir war eigentlich schon immer Gunlands Main. Aber wenn die Steuerung jetzt eigentlich besser wird und ich möchte ja eigentlich auch Monster Hunter World, ich weiß nicht, bis jetzt alle Monster Hunter Teile habe ich eigentlich zu 90% solo gespielt, weil ich nie irgendwie Leute hatte, mit denen ich das spielen konnte. Aber ich glaube, mit World wird das alles so ein bisschen einfacher, also so eine Gruppensuche und sowas alles einfacher sein. Und ich werde tausendfach mehr Leute kennen, die das gerade auf dem PC oder der Konsole dann zocken. Was mich aber wieder zurückbringt, ist, dann werde ich, glaube ich, mal die Heavy Bowgun ausprobieren. Also die schwere Armbrust. Oh, weil, die ist nice, die hat einen Gatling-Move. Ja, genau. Also es gibt halt so mehrere Versionen, glaube ich, davon auch. Du kannst einmal, sieht die dann so aus wie so eine Kaliber 50 Sniper, die aus so riesen Kolben verschießt, ja, wo du dann so stehen musst und dich praktisch eingraben musst, um das Ding verschießen zu können. Kann und gut sein, also ich wüsste jetzt zwar nicht, aber natürlich, alles ist möglich. Und halt diese Gatling-Moves, die du da machen kannst, die ich absolut geil finde. Ach, das Vive and Fire hat die Fire auch. Die was? Glaube ich. Ich weiß nicht, wie das heißt, die Gunlands hat doch dieses, wo sie ja, das so ist das Ultimate praktisch, ja. Genau, na, es ist nicht die einzige Ultimate, die hat. Also die Gunlands kann schon mehr. Die kann jetzt auch, wenn du zum Beispiel so eine ganz normale Schlagkombo machst und auf den letzten Schlag abdrückst, also den Feuerknopf drückst, dann feuert die halt alle ab und dann geht's einfach so, ja. Bäh! Also das sind halt du kannst halt praktisch bei der Gunlands, gibt es mehrere Methoden, du kannst halt einfach normal schießen, Dann kannst du schießen mit Quick Reload. Dann kannst du das Wiefernfeuer, dann kannst du praktisch so Shotgun-mäßig alle Shells gleichzeitig wegfeuern. Und du kannst halt noch in den Gegner reinstecken und abfeuern. Ich weiß jetzt nicht, ob das in den vorherigen Teilen jetzt nur so war, aber in World auf jeden Fall. Ja, in World hast du mir ja gesagt, gibt es ja auch dann noch dieses, die, praktisch, dass er die Klinge rausschießt. Ja, ne, der hat, also ich mutmaße, dass es das Wiefernfeuer-Munitionsding ist. Weil ohne Witz, ich slasher in den rein, dann stecke ich ihm die Lanze praktisch rein, dann feuere ich irgendwas ab, was in ihm stecken bleibt und wirklich noch wie so eine Rakete noch Feuer hinten rauskommt. Und dann geht's irgendwann, boom, Riesenexplosion. Mega nice. Also im Generellen hat einfach World im Vergleich zu den vorherigen Titeln viele Moves, und auch das kommt natürlich auch viel durch die Grafik, die einfach so vibrierend geil sind. Als Beispiel mit Aber das war schon immer bei der Gunlance. Also ich kann mich da noch sehr lebhaft dran erinnern. Das war einfach dieses Geile, weißt du, du haust den so lange, bis er auf die Seite fällt und dann hast du schon so dieses Smirk auf den Lippen, dieses und dann siehst du so wie dieser leuchtende Kreis, wie so ein ladendes Kamehameha an deiner Spitze bildet und du in volle Kanne in den reinsemmelst. Es gibt halt für Switchblade oder Switch X, für alle, die es gerne korrekt mögen, gibt es halt jetzt neue. Du kannst es auch auf Deutsch sagen, Morph-Axt. Ach. Ja, genau. auf jeden Fall gibt's halt den geilen Move, dass ich ich kletter auf das Ding drauf, ohne es zu mounten, stecke mein riesengroßes Switchblade in dieses Teil rein, feuer, was auch immer ich da abfeuere, feuer ich 4, 5, 6, 7, 8, 10 Mal ab. Und dann endet das Ganze in einer gigantischen Explosion, die so mächtig ist, dass sie mich einfach vom Monster irgendwie so 5 bis 10 Meter weit wegbolzt. Ich meine Axt dann in den Boden ramme, um mich nicht noch weiter wegballern zu lassen. Es sieht so geil aus und es ist so ein befriedigendes Gefühl, wenn man das hinkriegt. Und ich habe es einmal mit dem Barath während der Demo geschafft, das an seinem Schwanz zu machen. Und mit der Explosion habe ich ihm seinen Schwanz weggesprengt. Das war mega geil. Stimmt, da hast du mir auch erzählt, dass es da ein bisschen Neuerungen gibt. Also praktisch, es war schon immer so, dass du den Viechern Sachen abgeschlagen hast. In den meisten Fällen war es Schwanz, Horn, Rüschen oder weiß ich nicht was du dann um den Kopf hatten. In Monster Hunter World und in Dauntless kann ich beides sagen, gibt es ein vernünftiges Schadensmodell, sodass du wirklich die Dinger halt so ein bisschen angeschlagener, dass du dann praktisch, also das muss man vielleicht auch mal jemandem erklären, der das noch nie gespielt hat. Im Normalfall, ich sehe es jetzt, dass es in Monster Hunter World so ist, aber im Normalfall siehst du keinen Damage. Und meinst du siehst, die Damage-Zahlen oder meinst du am Monster selbst? Damage-Zahlen. Ja. Und das Monster selber hat keine Lebensleiste. Sondern du merkst nur, dass es schwächer wird, dass es vielleicht ein bisschen hinkt oder dass ein Schwanz fehlt oder weiß ich nicht was. Das sind deine einzigen Indikatoren, dass du weißt, okay, du machst überhaupt Schaden an dem Ding. Und das haben sie jetzt halt, finde ich, nochmal so ein bisschen ausgebessert mit den, also dass du nicht nur, also es war bis jetzt nur so, dass du halt Schwanz und der Hörner oder sowas abschlagen konntest und dass das Ding halt angefangen hat zu hinken wie Sau. Jetzt kommt halt noch dazu, dass es halt wirklich angeschlagen aussieht und du halt wirklich so lange, wenn du auf einem Bein oder so einhackst, dass da so tiefe Narben drauf entstehen, richtig? Genau. Das gibt halt natürlich den Vorteil, da weiß ich aber nicht, wie sie es schadensmodelltechnisch, also verrechentechnisch machen, ob zum Beispiel ein Monster, wenn es extrem am rechten Bein angeschlagen ist, zum Beispiel früher das Limping anfängt, also das Humpeln anfängt, oder dann wahlweise mit diesem Bein, wenn es mit dem eine Attacke macht, weniger Schaden macht. Das weiß ich jetzt leider nicht. Fände ich zumindest ziemlich geil, wenn das der Fall wäre, weil das würde dann tatsächlich einen taktischen Nutzen praktisch bringen, wenn du dann mit einer Vierertruppe sagst so, alle aufs rechte Bein und dann alle aufs rechte Bein oder so, wenn es dann überhaupt möglich ist, weil das muss man nämlich auch sagen, man muss aufpassen, weil man in Monster Hunter World, ich glaube, das war in den anderen Titeln auch so, wenn du da irgendwie mit ausladenden Techniken oder sonst was rumfummelst und dann einen Freund von dir erwischt, machst du zwar keinen Schaden, aber du unterbrichst seine Combo oder was auch immer er gerade macht. Genau, du staggerst ihn, ja. Genau, und das ist devastating, vor allem, also das kann halt... Für alle Leute, die halt wirklich lange Combos machen, also die praktisch, also es gibt auch Waffen, die halt erst ihren maximalen Damage raushauen, wenn du lange Kombos machst. Ich glaube, die Doppelschwerter, die Double Blades sind so. Die Leute ärgern sich halt richtig krass darüber. Naja, bei den Double Blades ist es eher so, bei den Double Blades und bei der Insect Glaive ist es so, dass die eher einfach nur kontinuierliche Schaden machen. Da geht es jetzt noch nicht mal darum, dass sie dann am Ende ihrer Combo am meisten Schaden machen. Da ist zum Beispiel. Ja, aber du lädst sie ja auf. Die Double Blades zumindest. Ja, die lädst du aber nur auf, um deine Shadow Form zu aktivieren, glaube ich. Also ja, ich aber es ist ja geil, wenn du deine Shadowform machst, du willst loslegen und du kriegst halt erstmal ein Großschwert vor die Omme und das Ding ja, läuft okay. Halt unnütz aus. kriegst erstmal fettes Matt ins Gesicht, ja, das ist nicht so geil, da stimme ich dir zu. Ja, aber natürlich das Schadensmodell im Generellen, dass du eben Schwanz und was weiß ich was alles abschlägst, bleibt gleich. Ein absolut neues Feature haben wir noch gar nicht besprochen, das ist nämlich die Mini-Armbrust. Die du an deinem linken Arm trägst. Das ist ein sehr nützliches Tool, weil du kannst den Monster nämlich auch Sachen abschlagen, die jetzt nicht zum Craften geeignet sind, aber die das Monster staggern. Ich meine, ja klar, war glaube ich, also muss ich jetzt überlegen, ob das in den Vorteilen auch so war. Ich glaube nicht wirklich, also ist staggert in den Vorteilen von Monster Hunter? Ein wenig, aber noch nicht mal so stark, wie wenn das Ding auf die Seite fällt. Nee, also es ist so, ich weiß ja gar nicht, ob es tatsächlich das vorher gab. Ich weiß nur, in dem Spiel ist es so, ich schlag was ab und dann liegt was Rotes auf dem Boden. Das kann ich aufsammeln und eben genau. In meine Armbrust stecken. Und wenn dann das Monster zum Beispiel irgendwie zu einem Charge ansetzt oder wahlweise in der Luft fliegt oder an einem Baum sitzt, wo ich gerade einfach per Du nicht rankomme, dann kann ich das Teil neben drauf schießen, dann fällt es erstmal runter. Macht jetzt natürlich nicht den fetten Damage, aber es setzt seine Angriffskombo nicht weiter fort. Also praktisch, du kriegst irgendeine Sache, wenn du dem irgendwas abschlägst, dass du in deine Armbrust machen kannst, damit du praktisch natürliche Fallen auslösen kannst oder was? Nee, keine natürlichen Fallen. Ich rede tatsächlich davon, nehmen wir mal Barath. Barath, du siehst, wie er da steht, gerade seinen Kopf senken will, um praktisch auf dich zuzurennen. Nimmst du das Teil, schießt auf ihn und dann ist es wie so eine Watsche in sein Gesicht. Macht keinen großen Schaden, aber... Ja, schmeißt dich mit deinem eigenen Zeh ab, oder was? So in etwa das. Aber wie gesagt, das sind keine Crafting Materials, die du da verschwenden würdest dafür, sondern es sind tatsächlich, keine Ahnung, wie so ein Chip von seiner Rüstung oder so. Ne? Also so in die Richtung ist es gedacht. Das bietet halt einfach, weil, wie gesagt, Barath ist natürlich ein sehr ground-basedes Monster. Aber womit halt viele Leute einfach ein Problem haben, ist, wenn Monster fliegen. So, wenn du jetzt nichts zum richtig Aimen hast, wie es zum Beispiel in Try der Fall ist, da kann ich ja nur schmeißen. So, aber ich kann das Monster nicht anvisieren, um zu sagen, schmeiß jetzt zum Beispiel in die Luft, weil das Monster gerade da oben fliegt, weil es flüchten will zum Beispiel. Dafür gibt es spezielle Bomben. Also praktisch, du hast eine Fassbombe, die aber nicht einfach nur explodiert, sondern in die Luft geht und explodiert. Ja, also alles ein bisschen zu kompliziert im Endeffekt. Ja. Das haben sie jetzt ein bisschen vereinfacht. Mit der Gunlance kannst du ja einfach in die Luft schießen. Ja, wenn du die Reichweite dafür hast. Das ist ja, wie gesagt, du rechnest, glaube ich, noch ein bisschen in einem falschen Scale, weil wenn du jetzt... Es ist jetzt alles größer, ja. Es ist alles wie bei einem Schwarzen. Es ist einfach alles größer. Gut, haben wir die Community auch gegen uns. Und ja, ich kann halt einfach nicht genug betonen, wie natürlich sich dieses Monster Underworld einfach spielen lässt. Es gibt noch viele Features, die ich noch gar nicht richtig mitmachen konnte, also zum Beispiel das Crafting-System. Weiß ich zum Beispiel nur, dass es jetzt einen richtigen Crafting-Tree gibt für diverse Waffen. Das heißt, du musst dir nicht mehr jede einzelne fucking Waffe irgendwie nochmal craften und nochmal, damit du dann zu der Waffe kommst, sondern das funktioniert, glaube ich, da alles auch ein kleines bisschen besser. Wie gesagt, nicht im Sinne von, dass sie es jetzt wesentlich einfacher für Einsteiger gemacht hätten, sondern einfach auch übersichtlicher für Veteranen. Ja, das, wie gesagt, die haben viele Beschwerden in Anführungszeichen oder Kritik. Aus den Vorteilen haben sie sich da echt zu Herzen genommen und haben es da eben praktisch umgebaut. Und das finde ich fantastisch gemacht. Okay. Ja, und wir nähern uns eigentlich schon wieder unserer Stunde. Relatively, yes. Deswegen würde ich mal sagen, kann man zusammenfassen, sage ich eher. Wir beide sind äußerst hyped auf Monster Hunter und Dauntless auf jeden Fall. Und ich denke auch nicht, dass wir unser einziger Podcast darüber bleiben. Ne, definitiv nicht. Und was ich gerade noch kurzzeitig erwähnen muss, weil ich habe ja Gameplay nebenher laufen, so geil, weil da geht's wieder um die Welt, wie viel Detailliebe sie da reingesteckt haben. Wenn Barriss zum Beispiel irgendwie so einen Riesenfels umrennt mit seinem scheiß Betonschädel, dann laufen da kleine Termiten raus. Wie geil ist das denn bitte? Na gut, dann würde ich sagen, das war nicht unser letztes Mal, dass wir über Monster Hunter geredet haben. Nein, definitiv nicht. Und wir werden euch auf dem Laufenden halten und ich sag mal, das war's für diese Woche. Haut da rein, bis dann. Ja, reingehauen. Penis! So, meine liebe Leute, das kommt in die Outtakes.